Lektion 8 Übung 11 Anruf 1 Ja, bitte? Grüß dich, Boris. Hier ist Andrea. Wir sind doch am Freitag verabredet. Wir wollen doch etwas zusammen machen. Daniela kommt auch. Ja, prima. Und wann und wo? In der Stadt natürlich. Und wann? Das hast du doch gerade gesagt, am Freitag. Ja, aber die Uhrzeit. Ach du, da können wir ja noch mal telefonieren.